Kundgabe 5984, empfangen durch Bertha Dudde am 25.06.1954. Führer und Wegbegleiter, Gottes Segen. Jeder wird angenommen, der freiwillig zu mir kommt. Jeder, der mich in Gedanken anstrebt, der will, dass ich ihn annehme, der kann sich auch von mir ergriffen fühlen und er wird zurückkehren ins Vaterhaus, wenngleich sein Weg mühevoll ist und er oft des Willens ist, umzukehren. Er kann wohl einige Schritte zurücksinken, aber wen ich einmal erfasst habe, den lasse ich nimmer los. Er kann sich immer wieder an meiner Hand aufrichten, so er gefallen ist, und ich werde ihm nimmermehr meine Hand entziehen. Warte ich doch auf seine Rückkehr schon ewige Zeiten. Darum segne ich alle, die mich mit den Menschen bekannt machen, die mich ihnen so nahe bringen, dass ich auch von ihnen begehrt werde als Führer und Wegbegleiter für dieses Erdenleben. Der Menschendenken ist oft so abseits gerichtet, dass sie mich nicht bemerken, wenn ich an ihre Seite trete. Und dann ist es gut, wenn sich Menschen finden, die ihre Mitmenschen aufmerksam machen auf mich, die ihnen die Gefahr eines Weges ohne Führer vorstellen und sie hinweisen auf meine liebevolle Führung. Und dann trete ich hervor und biete mich ihnen an. Und wer freiwillig mir folget, der wird wahrlich nicht mehr fehlgehen und sich verirren können. Ich kenne die Gedanken jedes Einzelnen und fühle mich hingezogen zu denen, die mit mir Verbindung suchen. Und ich werde mich von deren Seite nimmermehr entfernen, auch wenn zuweilen mir keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es sind meine Kinder, die ich geleiten möchte zur Höhe und die ich geleiten kann, wenn sie nur wollen, dass sie mich finden, dass ich mich ihrer annehme. Nur wer mich offen und bestimmt ablehnet, den lasse ich seinen Weg gehen. Ihnen dränge ich mich nicht auf. Doch auch ihre ferneren Wege werden nicht ohne Wegweiser sein. Sie werden immer wieder hingewiesen auf den rechten Weg. Und ihrem freien Willen bleibt es überlassen, ob sie die eingeschlagene Richtung ändern und mich zu ihrem Ziel erwählen. Alle Menschen sind blind im Geist, die mich noch nicht erkennen, wenn ich ihnen zur Seite wandle. Und ich segne darum, die sich bemühen, diesen Blinden Kenntnis zu geben, dass sie einen Führer benötigen. Ich segne alle, die ihnen ihren gefahrvollen Zustand schildern und ihnen gleichzeitig raten und helfen, zum rechten Führer Zuflucht zu nehmen. Ich segne denen, deren Not zu Herzen geht, dass sie ihnen beistehen und dass sie Liebe geben denen, die keine Liebe empfangen, weil sie den Liebespender ablehnen. Ich segne die Sehenden, die sich der Blinden annehmen, um ihnen die Augen zu öffnen für die Herrlichkeiten jener Welt, die vor ihnen liegt und die ein jeder Mensch erringen kann, der nur will, dass ich ihn geleite, der mich nicht ablehnet, sondern an mich glaubet. Denn nur wer glaubet, der kommt freiwillig zu mir. Und nur wer freiwillig kommt, den ziehe ich an mein Herz, um ihn ewig nicht mehr von mir zu lassen. Amen.